was du da so gut warst gegenüber mir. Und gerade heut hab ich mir gedacht, kunst bedürftig sein des überzeitlichen Trostes. Ja, aber das alles hätte der Spart bleiben sollen, wenn's damals mit warst. Der Spart, verstehst? Und stattdem die Seligkeiten da drüben und jetzt schon längst wiederum mit ihr vereint. Ach, red nicht so viel. Trink. Wenn wir's jetzt anhalten, die Uhr, und du gehst mit, bist auf der Steh am Weg zu Marei und allem anderen, was dich glücklicher macht. Na. Du leidst ja nicht, dass man da was Gutes tut, du Dickschädel, du Bohrischer. Ja, wird schon recht sein, also. Dein Woi. Das ist dein. Um 15 Jahre kälten, wenn's nicht anders das sein kann. Woi, bekomm's. Ja. Musst nicht granteln, Brüder. Ja, durchaus nicht. Ist ja deine Sache. Lebst durch, wirst du schon sehen. Es ist an dem, ich glaub dir nichts. Was? Na, nicht deine Drohung und nicht deine Versprecher von Seligkeit und Glück. Du glaubst mir nichts? Aber schon gleich gar nichts an. Wie du sagst. Ja, da hört sich doch alles auf. Ich bin gesaunt vom Höchsten und du glaubst mir nichts. Nix. An dem Volksstamm kannst du erschellen. Kasper. Wie es ausschaukt, da drüben. Ach, geh, Harpfer und Chorgesang, sagt der Herr Pfarrer. Der kann bloß sagen, was er weiß. Niemand, der weiß nichts. Wo's Wissen aufhört, fängt der Glauben an. Und ohne Glauben bist kein Mensch. Und wenn ich komm, muss er jedes dran glauben. Und ich glaub grad das, was ich sehe mit meinen eigenen Augen. Verstehst? Ach du Laugner, Hagelbuchener, Atheist, Überzwerger, Unglaub ohne Ufu. Mit eigenen Augen? Anders denn nicht. Hey, kommt das ja zu? Ja, ich weiß schon. Nein, mit Retourbillett. Ja, geh weiter. Da gibt's einen schönen Platz, wo man ganz heimlich reinschauen kann ins Paradies. Und in einer Stunde waren wir wieder zurück. Geh zu, du alter Planer. Wenn du erst einmal drum hast auf deinen Karren. Rantner Kasper hat ihn nicht mehr wachgehalten seit 3 Jahren. Und jetzt so gib ich's auch gerade eine Stunde. Auf her. Das war schon was. Mitfahren. Nein, schau, mit eigenen Augen. Gerade eine Stunde. Was hat denn die Uhr? Altes, zwei Wackeln quitschen rutscht. Nein, schau. Das Marei sing mit eigenen Augen. Das Marei. In der Seligkeit. Gut, komm. Gerade eine Stunde. Aber die Tür bleibt offen. Alles bleibt offen. Komm. Da. Da steht mein Wagen. Kasper, steig ein. Vertrau dir nur. Der schaut ja wie ein Totentrücher aus. Die ansonsten mit mir fahren, müssen liegen. Du setzt dich um auf die Trucher. Und lass dich nicht schrecken vor der Finsternis. Die Reise geht ins Licht. Wir, Krampen. Einhalten, Krampen. Wir. Ach, Warnl Krammer, ich krieg keine Luft. Halt die Ei, das ist gleich vorüber. Da heißt man's bei den schwarzen Wolken. Da sind die Donner mit das Haus. Wir sind aber gleich durch. Darfst du nicht fürchten. Warnl Krammer! Ist gleich vorbei. Na kommen wir ins Reich. Der Stille! Hier, Krampen! Diesmal haben wir einen lebendigen Passagier! Den friert's noch! Und wir! Vor dem Frauenhofer. Heiliger Michael, alle wollen hinunter schauen, wie draufrasen die zwei. Wie wird sich an die Truchen klammert, der Brandner. Jetzt wird's ihm doch ein bisschen bang, trotz seiner Courage. Aber schlau war schon vom Bornelkrammer. List, wieder List. Wird ihm aber nichts nutzen. Da, ein Sündenregister vom Brandner.